Früher war es mal besser, wir hielten noch zusammen. Wir zogen durch die Straßen, wir sind nie allein gegangen. Wir wollten nichts dafür, ne Flasche Korn war schon genug. Dann haben wir endlich abgekotzt und es ging uns dabei gut. Mit rotem Stern und grünem Haar, wir waren damals so stark. Und wir wollten doch so bleiben bis zu unserem letzten Tag. Heute seid ihr schon was Besseres und ihr schaut auf mich herab. Und ihr nehmt die fette Kohle mit in euer fettes Grab. Die alten Zeiten waren schön, doch irgendwann habt ihr gesehen, das kann doch wohl nicht alles sein. Wir haben gesoffen und viel gepafft, ne Menge Kohle verbrannt. Doch plötzlich bin ich ganz allein, so allein. Könnt ihr euch erinnern, wir haben so viel geträumt. Und wir wollten alles ändern, doch das haben wir wohl versäumt. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr habt uns mal geschworen? Doch heute wird mir klar, wir haben uns damals angelogen. Heute will ich nicht mehr träumen, nein, ich mach mir nichts mehr vor. Und trotzdem sitz ich hier und warte, dass irgendwas geschieht. Nein, heute will ich nicht mehr träumen, nein, ich mach mir nichts mehr vor. Und trotzdem sitz ich hier und warte, komm zurück, komm zurück. Die alten Zeiten waren schön, doch irgendwann habt ihr gesehen, das kann doch wohl nicht alles sein. Wir haben gesoffen und viel gepackt, ne Menge Kohle verpasst. Doch plötzlich bin ich ganz allein. Ich will gehen.